Übung 2. Beispiel. Ihr fahrt nicht? Ist das Wetter schlecht? Ja, wir fahren nicht, weil das Wetter schlecht ist. Ja, wir fahren nicht, weil das Wetter schlecht ist. Ja, wir fahren nicht, weil das Wetter schlecht ist. Und jetzt Sie. Ihr fahrt nicht? Ist das Wetter schlecht? Ja, wir fahren nicht, weil das Wetter schlecht ist. Ihr geht nicht? Ist der Film langweilig? Ja, wir gehen nicht, weil der Film langweilig ist. Ihr kommt nicht? Habt ihr keine Zeit? Ja, wir kommen nicht, weil wir keine Zeit haben. Ihr kauft das nicht? Habt ihr kein Geld? Ja, wir kaufen das nicht, weil wir kein Geld haben. Ihr esst nicht? Schmeckt das Essen nicht gut? Ja, wir essen nicht, weil das Essen nicht gut schmeckt. Ihr geht zum Arzt? Seid ihr krank? Ja, wir gehen zum Arzt, weil wir krank sind. Ihr fahrt Fahrrad? Habt ihr kein Auto? Ja, wir fahren Fahrrad, weil wir kein Auto haben. Ihr arbeitet nicht? Habt ihr Urlaub? Ja, wir arbeiten nicht, weil wir Urlaub haben.